Aus Anlass des 53. Jahrestages des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas brachten ausländische Massenmedien Sonderbeiträge und Artikel. Die lautischen Zeitungen Baterao und Bientianmai, die nepalesische ARPAN und die Internet-Homepages des nepalesischen Journalistenvereins zum Studium der Soziologie und Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft veröffentlichten mit einem Sonnenporträt von Kim Jong-il und die indische Zeitung World Mirror mit einem Foto von ihm Sonderbeiträge. Die myanmarische Zeitung The New Age, die syrische Al-Bas, die Nachrichtenagentur AKP und der staatliche Radiosender in Kambodscha und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim-Jong-Ilismus-Studienkomitees und der antiimperialistischen Plattform Deutschlands berichteten über das edle revolutionäre Leben von Kim Jong-il, die er für die Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas und für den siegreichen Fortschritt des sozialistischen Werkes und der Sache gegen Imperialismus und für Souveränität sein Ganzes eingesetzt hatte.